blieb der Westen zunächst vorsichtig. Die arabischen Staaten haben das vielleicht noch viel schwerer. Der Einfluss des Iran reicht in die arabische Welt hinein. Unsere Korrespondentin in Kairo, Esther Saoub, kennt sich dort bestens aus. Mit ihr bin ich nun verbunden. Frau Saoub, guten Morgen. Was sind denn nun die offiziellen Reaktionen in den arabischen Staaten auf die Situation im Iran? Also man kann sie vielleicht zunächst als steif bezeichnen. Es gab da förmliche Gratulationen, sozusagen das Pflichtprogramm für ein benachbartes Staatsoberhaupt. Nicht viel Enthusiasmus über die Wiederwahl Ahmadinejads, aber auch keine Entrüstung über das, was im Moment auf den Straßen Teherans stattfindet. Also wir könnten vielleicht eher sagen, es war Schweigen, es ist viel Schweigen jetzt in der arabischen Welt, und zwar aus zwei Gründen. Es gibt ja zwei Parteien hier. Die einen sind die, die eng mit dem Iran verbunden sind, die Hisbollah im Libanon, die Hamas im Gazastreifen und Syrien und vielleicht noch Bahrain am Golf. Und auf der anderen Seite haben wir die Staaten Saudi-Arabien, Ägypten, die palästinensische Autonomiebehörde, die anderen Golfstaaten, Emirate und so weiter, die mit Vorsicht auf den Iran gucken. Und keiner dieser beiden Fraktionen hat bislang diese Unruhen verurteilt. Das könnte vielleicht damit zu tun haben, dass die einen sie nicht wahrhaben wollen, dass sie einfach ignorieren, was da passiert, nämlich die, die eng mit dem Iran verbunden sind. Und die anderen sich erstmal raushalten, vielleicht auch, weil es bei Ihnen ja mit freien Wahlen auch nicht so viel besser bestellt ist. Und weil Sie vielleicht auch Probleme haben mit religiösem Fundamentalismus? Das mag natürlich mit reinspielen, klar. Also das ist jetzt eine ganz komplizierte Gemengelage. Ein Kommentator hier hat so geschrieben, all diese iran-kritischen Staaten haben zum Teil überhaupt gar keine Wahlen, Parlaments- und Präsidentschaftswahlen zum Beispiel, Saudi-Arabien. Das heißt, die sitzen im Prinzip im Glashaus und können jetzt nicht mit Steinen auf den Iran werfen. Und in diesem Zusammenhang haben sie natürlich auch ein bisschen Angst, dass es vielleicht auf ihren Straßen irgendwann mal ähnlich aussehen könnte. Deswegen sind die ganz vorsichtig in Bezug auf das, was im Moment dort passiert. Wie sieht man in der arabischen Welt denn den Präsidentschaftskandidaten Mousavi, der ja der große Widersacher von Ahmadinejad ist und sich darüber beklagt und auch Beschwerden eingereicht hat, dass die Wahl manipuliert worden sei im Iran? Also da haben wir auch wieder natürlich verschiedene Haltungen. Das muss man jetzt eigentlich immer vorwegschicken, weil die arabische Welt in Sachen Iran überhaupt nicht einheitlich ist. Ich gehe jetzt mal ein bisschen über in die Presse, denn ich habe ja schon eingeleitet, dass die Staatsoberhäupter sich relativ bedeckt halten. Die Presse dagegen ist umso offener in dieser Sache, also über die arabischen Satellitenkanäle, vor allen Dingen den saudisch finanzierten Sender Al Arabiya, läuft von morgens bis abends Iran-Wahl. Das ist von Anfang an so gewesen, also seit bald zwei Wochen ist das jetzt. Die haben eigene Trailer und so weiter. Und da schwankt es, so hat zumindest ein ägyptischer Autor hier kommentiert, zwischen Anstachelung und Schadenfreude. Das ist vielleicht ein bisschen scharf formuliert, aber in der Tat, ich kann ja mal einen Kommentar ein Stückchen zitieren aus Al-Sharq al-Awsat, das ist eine überregionale Zeitung in London, die aber auch mit saudischem Geld arbeitet. Da heißt es, der große Ahmadinejad, er hat den Libanon gespalten, er hat die Hände nach den irakischen Schiiten ausgestreckt, bis das Land im Chaos versank, er hat sich für die Palästinenser eingesetzt und jetzt sind die auch verstritten und nun ist der Iran an der Reihe. Ahmadinejad hat sein Land im Innern gespalten. Das kann in der Tat ein bisschen schadenfreu ausgelegt werden. Und so ein bisschen kommt es auch im Fernsehen rüber. Also es ist in der Presse, ist man sehr kritisch Ahmadinejad gegenüber, obwohl ja Mousavi eigentlich eine Haltung hat, die vielen hier in der arabischen Welt vielleicht gar nicht so gut tun würde. Denn er ist ja angetreten mit Iran zuerst, nicht mehr so viel Geld für Hamas oder Hisbollah. Und das bedeutet für die natürlich einiges. Hamas und Hisbollah haben Sie angesprochen. Hamas beherrscht den Gazastreifen, Hisbollah ist im Libanon aktiv. Beide Gruppen sollen vom Iran mit viel Geld unterstützt werden. Ist da nicht doch ein bisschen was spürbar, vielleicht eine größere Kompromissbereitschaft? Das könnte in der Tat sein. Ich denke, es ist noch ein Tick zu früh, dass man die sehen würde. Aber sie wird kommen. Davon gehe ich aus. Denn egal, wie es jetzt im Iran weitergeht, diese Wahl hat gezeigt, dass es einen großen Anteil in der Bevölkerung gibt, die mit dieser bedingungslosen Finanzierung von Widerständen anderswo nicht mehr einverstanden ist. Die sagen, wir brauchen unser Geld selber und hier hat sich nichts geändert. Das heißt, Ahmadinejad muss sich jetzt dem Thema Innenpolitik zuwenden und das bedeutet automatisch für Hisbollah oder Hamas, dass sie sich nicht mehr so automatisch auf den Iran verlassen können. Insofern wird die Hisbollah wahrscheinlich versuchen, anderswo eine breitere Basis zu kriegen, vielleicht aus anderen arabischen Ländern mehr Unterstützung an Land zu ziehen. Und auch die Hamas muss gucken, wie sie klarkommt. Und das könnte vielleicht positiv auf die innerpalästinensische Versöhnung wirken, die ja Anfang Juli erreicht werden soll, so wünscht es sich zumindest Ägypten. Das war Esther Saoub live aus Kairo über das schwierige Verhältnis der arabischen Länder zum Iran. Herzlichen Dank.